So, komme ich jetzt noch kurz zum Schluss, zum Resümee. Soll ich mal probieren, die letzten 5 Minuten. Ich meine, dass die Untersuchung der Leistung der Gesprächstherapie geradezu exemplarisch vorführt, worin die Nützlichkeit der psychologischen Betrachtungsweise der Welt überhaupt besteht. Diese Nützlichkeit beruht darauf, dass diese Wissenschaft mit ihren Hilfsangeboten ein grundlegend falsches Bedürfnis des bürgerlichen Subjektes bedient. Das Bedürfnis nämlich, die gesellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus als seine Heimat zu begreifen. Anders ausgedrückt, das Bedürfnis nach Selbstwert und Anerkennung. Der Mensch, der alle Abteilungen des bürgerlichen Lebens als Bewährungsfeld für die eigene Erfolgstüchtigkeit betrachtet, der macht sich nämlich auf diese Weise geistig völlig frei von der Befassung mit denjenigen ökonomischen und politischen Interessen, denen er zu dienen, für deren Erfolg er in seinen verschiedenen Funktionsrollen als Arbeitnehmer, Steuerzahler, Soldat oder Erziehungsberechtigter einzustehen hat. Zufriedenheit erlangt ein in der Kunst der Selbstbewährung geschulter Mensch umgekehrt darüber, dass er halt seine Erwartungen an die Welt, an deren harte Realitäten anpasst, oder indem er die Anforderungen der sozialen Wirklichkeit eben als Bewährungsprobe für sich und seine werte Persönlichkeit akzeptiert und dann in der Erfüllung dieser gesellschaftlichen Pflichten halt seine wahre Selbstverwirklichung sieht. Wer jetzt nur noch von dem Wunsch beseelt ist, von der gesellschaftlichen Umwelt den Wert der eigenen Person bestätigt, der ist umgekehrt von einem grundsätzlichen Verständnis für alle Zumutungen erfüllt, die im Staat und Ökonomie des demokratischen Kapitalismus tagtäglich auf den verschiedenen Kampffeldern seines Lebens so auferlegen. Wer staatlich organisierte Kriege als Ausdruck menschlicher Aggressivität zu deuten weiß, die Verteilung der Bürger auf die Hierarchie der Berufe, vom Hilfsarbeiter bis zum Professor, als mehr oder weniger gerechtes Spiegelbild des unterschiedlich ausgeprägten Leistungsvermögens oder der Intelligenz, was das nächste Thema ist, betrachtet. Wer die Pflege des guten Glaubens an sich selbst für die erste Erfolgsbedingung im Leben hält und auf seine Fahnen als ganz selbstverantwortlicher Glückesschmied seines Lebensglückes schreibt, ja, der erfüllt dann tatsächlich in idealer Weise das Anforderungsprofil eines demokratisch-kapitalistischen Staatsbürgers. Für dieses bereits vorhandene, nicht von der Psychologie erst erzeugte Untertanenbedürfnis. Das gibt schon vorher. Wie das zu erklären ist, steht im Buch geschrieben, Aufklärung zum Verhältnis von Gesellschaft und Bewusstseinsbildung und was ist mit dem notwendig falschen Bewusstsein. Für dieses bereits existente Untertanenbedürfnis, das den Inhalt hat, sein Bewusstsein an den Erfordernissen des gesellschaftlichen Seins der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft auszurichten. Dafür liefert die psychologische Denkweise das geistige, ein adäquates geistiges Rüstzeug, aber nur im Sinne einer nachträglichen Bestätigung, Legitimation dessen, was der Mensch ohnehin schon im Kopf hat. Zur Rechtfertigung seines Willens zum Funktionieren in dieser Gesellschaft. Zur Rechtfertigung und Bestätigung des Willens, eben die gesellschaftlichen Verhältnisse, indem man dauernd auf die Schranken anderer stößt. Diese gesellschaftlichen Verhältnisse, auf Teufel, die einem dauernd Niederlagen bescheren, auf Teufel komm raus, als Mittel seines Erfolges zu begreifen. Für dieses dennoch Bedürfnis liefert die Psychologie die entsprechende bestätigende legitimatorische geistige Nahrung. Für die hält sie eine Art klassenübergreifendes Deutungsangebot bereit, das dann den bürgerlichen Konkurrenzsubjekten ihr ganzes Machen und Mitmachen im demokratischen Kapitalismus als das alleinige wohlbegründete Werk ihres eigenen Willens erscheinen lässt. Als hätten die sich die kapitalistische Gesellschaft höchstpersönlich als positive Grundlage und Mittel und Gestaltungsmittel zur Erfüllung ihrer Lebensbedingungen selber ausgesucht. Darauf beruht letztendlich der durchschlagende Erfolg der psychologischen Betrachtungsweise unter modernen Bürgern. Die bietet ihnen eine nachträgliche, rechtfertigende Universalerklärung ihres Schicksals und eine Anleitung zum Gehorsam ganz allein aus dem Geiste und dem Ideal bürgerlicher Freiheit. Und als so gestreckte Lebenshilfe, als Theorieüberbau über dem existierenden falschen Mitmacherbewusstsein, da hat die Psychologie im späten 20. Jahrhundert, und jetzt komme ich auf die Einlösung des Versprechens, den Untertitel ein bisschen zu erklären, tatsächlich der Religion den Rang als Opium des Volkes sehr erfolgreich abgelaufen. Die Verheißung der Psychologie ist ja nicht etwa für die Religion. Du hast die Aussicht auf einen komfortablen Platz im Himmelreich durch ein gottgefälliges, in aller Regel arbeits- und entbehrungsreiches Leben, sondern die Verheißung der Psychologie besteht ja durchaus in einem diesseitigen Versprechen auf personale Befriedigung, das sich im Ideal der Selbstverwirklichung zusammenfasst. Dieses Ideal, das verheißt Versöhnung des Subjektes mit einer selbstverständlich, wie selbstverständlich als widrig, als gegensätzlich unterstellten Welt, der es jetzt das jeweilige persönliche Lebensglück abzuringen gilt. Diese Welt ist in der Optik der Psychologie ein Reich der goldenen Möglichkeiten für den Menschen, um in ihr sein Glück und seine Zufriedenheit zu finden. Dazu freilich, das hatten wir schon mal gehabt, muss das Subjekt den Erfordernissen der Realität gerecht werden. Also sich möglichst flexibel anpassen, sich nur realitätsnahe Ziele setzen, sich nicht in unerreichbare Frauen verlieben, möglichst planvoll mit dem Triebhaushalt umgehen und so weiter. So besteht also dieses fragwürdige Versprechen der Psychologie darin, eine Befriedigung zu erreichen in der Welt durch möglichst optimale Anpassung an die Anforderungen der Welt. Und so gehen dann Selbstverwirklichung und privates Glück letztlich im gesellschaftlichen Funktionieren auf. Ja, wer eben seine Pflichten in Schule und Beruf erfüllt und Familie und den anderen gesellschaftlichen Schauplätzen, der ist per Definition mit sich und der Welt im Reinen und der hat ja sein eigenes Selbst zu maximaler Entfaltung gebracht. Ja, was bedarf es da noch der sinnstiftend trostvollen Deutung der mühseligen Wanderung durch das irdische Jammertal als eines Kosmos sinnvoller göttlicher Ordnung. Es bleibt überflüssig geworden. In eben dieser Propaganda, und jetzt komme ich tatsächlich zum Ende, in eben dieser Propaganda eines gelungenen Verhältnisses des Menschen zur Welt, der Parteinahme für eine Selbstanpassung an eine ungeprüfte und unkritisierte soziale Wirklichkeit, ja, darin ist die Psychologie tatsächlich eine einzige, das Bewusstsein vernehmende Dienstleistung an der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft. Eben das moderne Opium des Volkes, wie es im Untertitel heißt. Die unbefangene Untersuchung der auf diese Weise psychologisch verfremdeten Realität freiheitlicher Lebensverhältnisse, die würde freilich unweigerlich das Ende der psychologischen Weltsicht bedeuten. Wer sich mal praktisch um seine Belange in der wirklichen bürgerlichen Welt kümmert, ja, der käme einfach nicht darum herum, an die Stelle der psychologischen Bespiegelung seiner Innenwelt mal die theoretische Klärung des äußeren Zustandes der Welt, der Fortschritte von Geschäft und Gewalt auf seine höchst persönliche Agenda zu setzen und beispielsweise diese Diskussionsveranstaltung zu besuchen. Auch dazu wollte die Kritik der Psychologie ein wenig anstiften.